Bei Belgorod an der Grenze zur Ukraine wurden heute 9 Tonnen Käse vernichtet, deren Herkunft nicht zu klären gewesen sei. Das russische Staatsfernsehen zeigte einen Bulldozer, der Kartons vor sich herschiebt. Tatjana Auscheva von der örtlichen Lebensmittelaufsicht berichtete, die Behörden hätten noch weitere Ware beschlagnahmt. Vor allem Fleisch. Es wird zu Mehl verarbeitet und vergraben. In St. Petersburg wurden mehr als 20 Tonnen Käse aus Deutschland beschlagnahmt. Ein Teil davon soll verbrannt werden. Außerdem sollen dort 40 Tonnen Pfirsiche und Nektarinen ungeklärter Herkunft vernichtet werden. Und in Moskau entdeckten Behörden heute 28 Tonnen polnische Tomaten und Äpfel, die den Papieren nach als Transitware für Kasachstan deklariert waren, aber in der russischen Hauptstadt abgeladen wurden. Auch sie werden nun vernichtet. Das berichten russische Agenturen unter Berufung auf verschiedene Behörden. Landwirtschaftsminister Alexander Tkatschow rechtfertigt das Vorgehen damit, dass falsch deklarierte Ware die Gesundheit der Menschen bedrohe. Niemand garantiert, dass diese zweifelhaften Produkte von guter Qualität sind. Wer weiß, wo und woraus sie hergestellt sind. Es ist gefährlich, sie zu verzehren. Unsere Maßnahme wird den Schmuggel senken. Und natürlich schützen wir damit unsere heimischen Produzenten. Das ist wichtig, denn wir können nicht mit Müll konkurrieren. Russland hatte vor einem Jahr die Einfuhr von Fleisch, Gemüse, Obst, Fisch, Käse und Milch aus der EU, den USA, Kanada und Australien verboten. Es war eine Reaktion auf die von den USA und der EU gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen. Trotz des Verbotes gelangte aber immer wieder Sanktionsware aus den genannten Ländern auf den russischen Markt, entweder als Transitware deklariert oder indem sie in Drittländern, wie zum Beispiel Weißrussland, umverpackt wurde. Premierminister Medvedev hat nun vorgeschlagen, die Verbotsliste um 7 Länder zu erweitern, die sich jüngst den Wirtschaftssanktionen gegen Russland angeschlossen hatten. Das sind Albanien, Montenegro, Island, Liechtenstein, Norwegen, die Ukraine und Georgien. Außerdem hat Russland vor wenigen Tagen die Einfuhr von Blumen aus den Niederlanden verboten. Lebensmittel wurden in Russland, wie auch im Ausland, auch in der Vergangenheit schon vernichtet, etwa wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Doch nie sorgte das für solche Diskussionen wie jetzt im Fall der verbotenen Westwaren. Mehrere Duma-Abgeordnete schlugen vor, beschlagnahmte Waren lieber in den Donbass zu schicken. Und auf der Plattform Change.org rufen Aktivisten dazu auf, die Lebensmittel lieber an Bedürftige zu verteilen. In Russland nimmt die Armut zu, unter anderem wegen der Inflation. Heute Nachmittag hatten rund 280.000 Menschen die Petition an Präsident Putin unterzeichnet. Putins Sprecher Dmitri Peskow stellt den Wert der Petition in Frage, die Unterzeichner seien nicht eindeutig zu identifizieren. Die russischen Zollbehörden sind angewiesen, ihre Vernichtungsaktionen per Video festzuhalten. Die Moskauer Zeitung Wedomosti spricht von einer demonstrativen Barbarei. Die Behörden weigerten sich, den wichtigsten Aspekt der Aktion zu sehen, den ethischen.